Mit der Großloge von England liegt das Verhältnis so, dass ich, obwohl die Anerkennung nicht rückgängig gemacht wurde, in meiner Großloge die Ausübung des Besuchsrechts verboten wurde. Meine Großloge hat den Brüdern und den Logen verboten, das gegenseitige Besuchsrecht auszuüben. Das Verbot wurde unmittelbar nach dem Kriege ausgesprochen und ist auch jetzt noch in Kraft. Bei Amerika wurde nach dem Krieg ein solches Verbot nicht durchgeführt, weil Amerika sich nach Ansicht unserer Großloge dem deutschen Volk gegenüber entgegenkommender gezeigt hat. Auch heute ist die Lage so, dass meine Großloge eine Reihe von außerdeutschen Großlogen anerkennt, wenn auch weniger als früher. Mit den deutschen humanitären Großlogen stehen wir im Verhältnis der Anerkennung und des Austausches von Vertretern. Mit der humanitären Großloge zur Sonne wird das gegenseitige Vertreterverhältnis von der Großen Landesloge schon am 2. Oktober 1872 hergestellt. Siehe Geschichte der Großen Landesloge, Seite 8. Wenn ein Ausländer das Besuchsrecht ausübt und eine Loge unserer Großloge besucht, hat der Zeremonienmeister ihn zu prüfen, ob er ein Freimaurer einer anerkannten Großloge ist, mit der ein Besuchsrecht besteht. Nötigenfalls hat nach unserem Gesetze eine rituelle Prüfung stattzufinden. Der Lehrlingsgriff ist bei allen anerkannten Großlogen der Erde derselbe, soweit ich darüber unterrichtet bin. Ich habe aber in der Zeit der Zugehörigkeit zur Loge niemals festgestellt, dass von Ausländern ein anderer Lehrlingsgriff angewendet wird als bei uns. Soweit ich darüber unterrichtet bin, sind die Zeichen und Griffe der Johannesgrade aller anerkannten Freimaurerlogen der Erde gleich. Richtig ist, dass Zeichen und Griffe der Johannesgrade der sich untereinander anerkennenden Großlogen dem sich gegenseitigen Erkennen dienen. Ich glaube auch, dass das Lehrlingswort Jakin von allen anerkannten Logen der Erde angewendet wird. Nachdem mir meine schriftliche Aussage vom 14. März 1932 nochmals vorgehalten wurde, muss ich mein damaliges Bestreiten des Bestehens eines die ganze Erde umfassenden Freimaurerbundes berichtigen. Ein Freimaurerbund, der die ganze Erde umfasst und einheitlich organisiert, besteht nicht. Diejenigen Freimaurer jedoch, die zwar verschiedenen Ländern angehören, deren Großlogen sich gegenseitig anerkennen, betrachten sich als Freimaurerbund. Über die Beziehungen zu der jüdischen Bnei Bris-Loge gab Müllendorf an: Ich kann aus eigenem Wissen nicht angeben, ob der deutsche Großlogentag 1906 einen Beschluss gefasst hat, dass es jeder Großloge überlassen bleiben soll, wie sie sich gegenüber dem nur aus Juden bestehenden Bnei Bris-Orden einstellen will. Auf dem Großlogentag vom 3. Juni 1906 in Frankfurt wurde beschlossen, dass jeder Großloge überlassen bleibe, wie sie sich zu dem unabhängigen jüdischen Orden Bnei Bris stellen wolle. Siehe Geschichte der Großen Landesloge, Band 2, Seite 85. Damit war also der Beschluss des deutschen Großlogentages vom 29. Mai 1887 aufgehoben, nach welchem der Orden Bnei Bris als geheime Verbindung erklärt wurde, der kein Mitglied der zum Logenbund gehörenden Logen angehören durfte. Der Beschluss vom 3. Juni 1906 war also eine bedeutende Annäherung an das Judentum. Die Juden von Besitz und Bildung gehören fast ohne Ausnahme dem Bnei Bris-Orden an. Der Bnei Bris-Orden ist gegründet 1843 in New York. 1882, zur Zeit des Stöckerschen Antisemitismus, dehnte er sich nach Deutschland und nach den anderen europäischen Staaten aus. Der Orden wird noch heute von Amerika ausgeleitet. In anderen Staaten bestehen Distriktgroßlogen, die sich wieder nach Logen aufbauen. Einzelne humanitäre Großlogen, so der Eklektische Bund und die Großloge von Hamburg, haben meines Wissens eine ganze Anzahl Juden als Mitglieder. Es ist mir nicht bekannt geworden, dass diese Großlogen ihren jüdischen Mitgliedern verboten haben, gleichfalls dem Bnei Bris-Orden anzugehören. Von meiner Großloge kann ich sagen, dass sofort ein maurerisches Verfahren gegen den eröffnet wird, von dem bekannt wird, dass er gleichzeitig einer nicht von uns anerkannten Loge angehört. Erläuterung: Die Aussagen der Zeugen beweisen die Richtigkeit des Satzes, es gibt nur eine Freimaurerei. Das gleiche jüdische Brauchtum bei allen Logen der Erde, die gleichen Zeichen, Worte und Griffe, das Besuchsrecht und die Geheimhaltungspflicht, die die Brüder Freimaurer überall aus ihrem eigenen Volk heraushebt, beweisen den Weltbund. Bei dieser Sachlage wagt es der Freimaurer Kekule von Stradonitz in der Einleitung seiner Schrift »Der Mord von Sarajevo« zu behaupten, die deutsche Freimaurerei habe mit der belasteten Freimaurerei des Auslandes nur den Namen gemeinsam. mit den deutschen humanitären Logen, die zahlreiche Vollblutjuden als Mitglieder haben und die ihre internationale Weltanschauung und die internationalen Beziehungen offen bekennen, stehen die altpreußischen Großlogen noch im März 1932 nicht nur im Verhältnis der Anerkennung, sondern in dem noch näheren Verhältnis der Pflege des amtlichen Verkehrs. Noch im März 1932 waren also die drei altpreußischen Großlogen mit den humanitären Großlogen eng verfilzt. Der im Jahre 1922 vollzogene Austritt der drei altpreußischen Großlogen aus dem Großlogenbund ist eine Täuschung der Öffentlichkeit und der Brüder der unteren Grade. Im Inneren blieben die gleichen engen Beziehungen bestehen. Bis zur Machtübernahme durch den Nationalsozialismus waren außerdem in Deutschland viele den anerkannten Großlogen angehörende Freimaurer im Verein Deutsche Freimaurer zusammengefasst, der seinen Sitz in Leipzig hatte. Der Verein Deutscher Freimaurer bezeichnete sich als wissenschaftlicher Verein. Professor Dietrich Bischoff in Leipzig war seit 1910 Vorsitzender und zuletzt Ehrenvorsitzender. Die Große Landesloge hat angeblich ihren Mitgliedern im Jahre 1925 verboten, dem Verein Deutscher Freimaurer anzugehören. Es müsste jedoch geprüft werden, ob dieses Verbot wirklich durchgeführt wurde. In der vom Verein Deutscher Freimaurer herausgegebenen Schrift Die Vernichtung der Unwahrheit über die Freimaurerei von 1928 ist auf Seite 55 gesagt, die Mitglieder des Vereins setzen sich zur Hälfte aus den drei altpreußischen Großlogen und zur Hälfte aus den humanitären Großlogen zusammen. Im Jahre 1909 erklärte die Hauptversammlung der Großen Landesloge, dass sie den kulturfördernden Bestrebungen des Vereins freundlich gegenüberstehe. Vergleich die Geschichte der Großen Landesloge, 2. Band, Seite 101. Der Verein gab bis zur Machtübernahme Mitteilungen heraus, die über das freimaurerische Leben in allen Weltteilen berichtete. Auch hierin liegt ein Beweis, dass die Freimaurerei ein einziger internationaler Bund ist.